2012 enttäuscht, da sie nicht in den betroffenen Gebieten leben, wo etwas geschah. Andere waren dankbar, der Strom fiel aus. Menschen mussten 2 Wochen ohne Strom zurechtkommen. 2013 ist das Jahr 1, ab jetzt wird alles anders. Menschen, Tiere, Gedanken, unsere Umwelt. Fürchte dich nicht vor all das, was kommen wird. Du kannst es nicht aufhalten, du wirst Dinge erleben, die du mit eigenen Worten nicht begreifen kannst. Und Technik sehen, wo du dachtest, dies sei nicht möglich. Sie versuchen dich in das System einzubauen, ohne dass du es merkst. 2013, das Jahr 1 ist nur ein Zyklus. Denke gut darüber nach, ob es richtig ist, weiter dem dunklen System zu folgen. Nimm deine Umwelt wahr und sage, was denn anderes dir verbieten. Mein Freund, du fragst dich, wer ich bin, warum ich am 11. September und auch am 21. Dezember richtig lag. Das würde den Umfang sprengen, du würdest dein Ziel vor Augen verlieren und dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren können. Alles, was du wissen musst über mich, ist, ich komme in guter Absicht. Sobald dieses Video auf einer Plattform 4 Millionen Menschen erreicht hat, werde ich ein Geheimnis lüften, denn dann haben wir die Aufmerksamkeit und Energie, die wir brauchen, um die neue Welt, die kommen wird, zu unserer zu machen. Helfe dir und deiner Umwelt, helfe dir und deiner Umwelt und teile das Video, um bald aufsteigen zu können. Wir brauchen die Energie. Yeah. nicht vergessen. Er wartet. Wir sind anonym. Wir sind anonym. Wir sind viel. Wir sind viel. Wir vergeben nicht. Er wartet.